Ja, Freunde, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, heute Nacht über welches Thema auch immer, dann solltet ihr diese Nummer hier wählen. 0180-5678-111. Oder ihr könnt mir faxen unter 0180-5678-110. Und ihr könnt auch mailen. Die ganz Modernen können mir mailen. 1live@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Hier jetzt in der Sendung live. Die Frage stelle ich Ralf. Und Ralf ist 29. Ja, hallo. Hallo Ralf, dein Thema. Ja, ich schaue mir gern Mädchen an, um es so auszudrücken. Ist ja noch nicht so ganz ungewöhnlich. Ja, aber ich probiere dann also auch mehr zu sehen. Also so, ich weiß nicht, ob man das schon als Voyeurismus würde ich schon bezeichnen. Also mal so einen Ausschnitt gucken oder unter den Rock gucken oder solche Dinge. Wie, oder? Du gehst über die Straße und guckst den Mädels unter den Rock? Ja, über die Straße beim Laufen ist es schwierig, aber sagen wir mal, wenn die irgendwo auf einer Parkbank sitzen oder sowas, oder... Wie stellst du das dann an? Wie schaut man einer Frau unter den Rock, die auf einer Parkbank sitzt? Kommt drauf an, wie sie sitzt, würde ich sagen. Wie nah wagst du dich dann ran? Ja, kommt auf die Situation an und auf... Wie nah hast du dich schon ran gewagt? Ach, so einen Meter schon oder sowas. Und, so auf einen Meter könnte die Frau dir ja auch gut eine knallen. Ist das schon passiert? Nee, ist nicht passiert. Also ich bin da äußerst vorsichtig, weil das ist für mich so eine... Ja, das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Ja. Ich möchte niemanden den Tag verderben, um so auf den Punkt zu bringen. Ich möchte niemanden auf die Nerven gehen oder ja. So. Beziehungsweise ich möchte niemanden belästigen. Du möchtest niemandem zu nahe treten. Richtig. Also ich bin nicht so der, der jetzt quasi so ohne Rücksicht auf Verluste jetzt dahin geht und... Mhm. Ja, es geht mir nicht um das Risiko, eine gescheuert zu kriegen, sondern es geht mir einfach darum, dass ich, ja, wie soll ich sagen, niemand belästigen möchte. Sieht man dich auch schon mal, wenn man genau hinguckt, auf Bäumen sitzen, nee, über Parkbänken, damit nee, du da so runtergucken? Das nicht? Nee, absolut nicht. Also das ist... Aber im Klartext, Ralf, du bist ein richtiger Spanner. Das ist genau die Frage. Bin ich einer oder bin ich keiner? Ja, das wollen wir jetzt mal ergründen. Ein Voyeur auf jeden Fall. Ja, Spanner ist vielleicht so, noch ein bisschen zu... Würde ich so sagen. Auch zum Beispiel, mich interessiert auch nicht irgendwie so ein Pärchen beim Akt oder sowas anzugucken. Mhm. Das geht mir auch dann zu weit oder ist auch nicht das Ding. Es geht mir einfach nur so irgendwie um einen schönen Blick oder sowas. Beschreib doch mal noch so ein paar Situationen, die du vielleicht versuchst sogar herbeizuführen, um einen solchen Blick zu erhaschen. Sagen wir mal, die Situation im Kaufhaus am Wühltisch, sie beugt sich vor. Mhm. Ich stehe gegenüber am Wühltisch und... Ich sehe dann halt so irgendwie zwei schöne Brüste. Ja. So. Kann es also durchaus geschehen, dass du nur in ein Kaufhaus gehst, an einen Wühltisch, um eine solche Situation zu erleben? Also nur in ein Kaufhaus nicht, aber vielleicht, wenn ich dann da bin, nur an den Wühltisch, das könnte schon passieren. Mhm. Ja. Was geht dann in dir vor, wenn du diese Frau siehst, die sich nach vorne beugt und du siehst ein Stück, ein Teil ihrer Brust? Was passiert dann? Das ist irgendwie so eine Art Erfolgserlebnis. Das ist ein mich erfreuender Anblick und in gewissem Maße auch erregend, aber... So erregend, dass du eine Erektion dabei bekommst? Nicht. Das nee, nicht? Nee. Das ist mir eigentlich auch noch nie passiert. Mhm. Absolut nicht. Also ich wage solche Blicke auch in der Sauna und da würde das sofort jeder ja sehen. Wäre eher peinlich dann, ja. Ja, aber es ist mir überhaupt nicht passiert bisher. Mhm. Ich muss da auch nichts dagegen tun, dass die nicht kommt. Das ist ja genau das, was mich so wundert oder wo ich auch ja, mich über mich selber wundere. Also wie soll ich sagen? Ist das denn so eine Sache, die so en passant immer passiert? Oder legst du es wirklich gezielt darauf an, dass du solche Sachen, solche Anblicke erheischen kannst? Oder passiert es einfach nur so, wenn du draußen bist? Also manchmal passiert es mir so zufällig und dann genieße ich das einfach. Manchmal lege ich es auch drauf an, dass ich wirklich mich so in Position stelle, dass das passieren kann. Klingt alles noch so im Rahmen des Normalen, finde ich. Ja, aber die Frage, die sich mir da eben aufdrängt, ist die, wie kann ich feststellen, ob ich jemanden belästige, weil dann möchte ich das sein lassen, weil ich eigentlich nicht, meine, ich bin ein netter Mensch. Ich glaube ganz einfach an der Reaktion der Frau. Ja, aber das ist genau das Problem, man kriegt da eigentlich nie ein Feedback. Dann könnte das ja bedeuten, dass du das so geschickt machst, dass die Frauen das wirklich nicht merken. Ist das jetzt positiv oder negativ? Das ist ja genau die Frage. Also aus deiner Sicht gesehen ist das natürlich eher positiv. Ich bin ja ein bisschen schüchtern, von daher Hast du den Eindruck, dass du, dass das sich mehr entwickelt bei dir, bei zunehmendem Alter? Ja, nee, eigentlich nicht. Nee, also ich bin seit 7 oder 8 Jahren so auf so einem Level. Ich meine, Sommer ist natürlich die schönere Jahreszeit. Natürlich, ja klar. Aber du hast auch, ich sag mal so, ganz normale Liebesbeziehungen pflegst du auch. Die pflege ich auch. Die pflegst du auch. Das ist so ein Hobby. Ich stehe auf Mädels auch, ja, klar, logisch. Ja. Das ist, habe ich mir schon gedacht, ja. Wenn ich auch gern an. Also meine Freundin gucke ich auch gern an. Ja. Und ich mag auch immer Licht beim Sex, weil das den Auge soll mitgenießen. Ja. Also auch, ich mag auch gern bei strahlendem Sonnenschein, wenn das ins Schlafzimmer reinfällt, das finde ich eigentlich das schönste Licht überhaupt. Ja. Da gucke ich auch gern. Aber es ist total was anderes. Also, ich diagnostiziere mal aus der Ferne jetzt, Ralf. Ich glaube, das ist alles noch im grünen Bereich. Ich glaube das. Okay, das heißt, ich soll das weiter tun, oder? Also ich will dich nicht dazu gerade so auffordern, aber ich glaube, das ist also vom dem krassen Spanner doch noch ziemlich weit entfernt. Ich meine, jeder von uns guckt doch gar nicht hin. Ich guck da auch hin, wenn ich am Wühltisch stehe und es beugt sich eine Frau, guck ich da auch hin. Das ist doch normal. Aber stellst du dich extra so hin, dass wenn sie sich beugt, dass nein, das vielleicht nun nicht gerade, aber also in gewisser Weise kann ich das doch alles schon nachvollziehen. Ich meine, die Frage ist, soll ich mal auf ein Feedback anlegen, auf die Gefahr, dass ich halt eine gescheuert kriege, oder soll ich das eher werfen? Ja, leg's mal auf ein Feedback an. Vielleicht entsteht da ja sogar eine ganz tolle, kurze Affäre heraus oder so. Aber du hast ja eine Freundin, das haben wir das nächste Problem am Hals. Das ist richtig. Nee, also darauf lege ich es eigentlich auch gar nicht an. Also Ralf, viel Spaß an den Wühltischen. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich begrüße herzlich Kai, 24. Hallo? Ja. Mir ist was unheimlich Dummes passiert. Ja. Ich bin vor einer Woche im Bordell gewesen. Mhm. Aus so einem, also billiger Strich sozusagen. Wie viel hast du bezahlt? 80 Mark. Günstig. Ja, kann man sagen. Wie lange hat's gedauert? Viertelstunde. Sehr, ziemlich kurz, ne? Ja. Was ist gelaufen, um gleich mal die Facts abzuklären? Ganz normal, also ich rein drauf. Rein raus? Rein raus, war mein erstes Mal, ging recht schnell. Ja. War nicht so der Hammer. Zumindest mit Erfolg bei dir? Ja, aber doch schneller als gewollt sozusagen. Aha. Und also zwei Tage später, beim Wasserlassen, traten da die ersten brennenden Schmerzen, also brennende, ziehende Schmerzen auf. Mhm. Und noch einen Tag später kam dann gelblich schleimiger Ausfluss aus der Harnröhre. I. Ja. Hast du nicht mit Gummis? Nee, war wirklich billig, absolut dreckig, war wohl, naja. Bist du bescheuert, das ohne Gummis zu machen? Ja. Ja, ne? Du bist eindeutig bescheuert. War nicht so der Hit. Mhm. Ja, auf jeden Fall bin ich damit zum Arzt gegangen und wurde der Tripper festgestellt. Das war der. Schon nach zwei Tagen. Interessant, wusste ich nicht. Nein, ich war, also erst habe ich so ein bisschen, man geht ja nicht sofort zum Arzt, war mir auch peinlich so. Das war, glaube ich, so nach vier Tagen oder so. Ja. Und war dann Tripper. Ja. War nicht so der Hammer. Ja. Jetzt bin ich hier und weiß nicht so genau, was ich so von mir halten soll. War nicht so. Also ich wollte eigentlich mal so mit dir sprechen drüber. Ja, erstmal. Ja, also ich meine, wenn du, siehst du manchmal diese Sendung hier oder hörst du sie? Ab und zu, ja. Ja, dann weißt du auch meine Meinung zum Sex ohne Gummis und gerade in solchen Situationen, ne, im Bordell oder bei einer Hure, das ist so etwas von unten. Ja, ich könnte mich auch ohrfeigen. Ja, also, ich meine, wenn es denn nur der Tripper war, hast du ja noch Glück gehabt. Ja, das reicht schon, denke ich. Ja, also mir reicht das. Ich würde auf jeden Fall nach der entsprechenden Zeit an deiner Stelle auch einen AIDS-Test machen. Ja? Ja, klar. Also, naja. Hast du eine Freundin? Ich nicht, nee. Du bist also solo. Solo und stand also von wegen Freunden her unter Zuchtzwang. Mhm. Alle hatten schon mal, nur ich nicht. Aber Kai, weißt du, ich muss dich jetzt auch nochmal fragen. Du bist 24 Jahre alt. Ja. Du hast auch jahrelang, so wie wir alle, haben wir die AIDS-Aufklärung mitbekommen. Ja, ja, ja, man denkt nicht dran, also. Ja, aber das ist doch eine wirkliche Situation, wo man, also wenn du da nicht dran denkst, weiß ich nicht, wann du dran denken sollst. Ja, ist schon klar. Nein, aber wie gesagt, also war auch mächtig aufgeregt und so, von wegen erstes Mal und, also ich habe an alles gedacht, nur nicht daran. Mhm. Hast du denn schon Erfahrungen mit Frauen gut hinter dir, sodass dich das da hingetrieben hat, um das auch mal auszuprobieren, oder wie? Nee, das war, also meine bis jetzt so sexuell war, Händchen halt, ein bisschen küssen, so, da war nicht viel drin, so. Ach so, das war sogar das allererste Mal, dass du mit einer Frau geschlafen hast? Ja, sag ich ja. Weil ich stand halt unter Zuchtzwang. Das habe ich jetzt nicht richtig kapiert gerade. Ach so. Ja. Weil die Jungs auch alle schon, du mit 24 und ja, so weiter. Ja, auch schon reifes Alter so. Schuss in den Ofen das erste Mal. Ja, also ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal. Also ich denke mal, Bordell ist für mich erstmal gestorben. Mhm. Mich wundert allerdings auch, dass die Prostituierte das ohne Gummi gemacht hat. Ja. Wundert mich sehr. Ja, ist wahrscheinlich, ja. War mit Sicherheit nicht das erste Mal. Mhm. Also Kai, wir hoffen alle, dass es nur der Tripper ist und war. Lass dich, wenn die Zeit abgelaufen ist, nach einigen Wochen, mach einen AIDS-Test. Dann hast du hundertprozentige Sicherheit. Ich hoffe, dass das alles in Ordnung ist. Ich werde mal gucken. Und dann ganz dick hinter die Ohren schreien, ne, fürs nächste Mal. Auf jeden Fall. Kannst alles machen, aber mach's mit Gummis. Okay. Ja, alles Gute. Tschüss, Kai. Tschüss. Andrea, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Domian. Ja. Ich komme eigentlich mit einem ganz anderen Thema. Also das ist eigentlich nicht so lustig. Mhm. Und zwar haben die bei mir im Sommer 1997 eine Erkrankung festgestellt, die mich sehr verunsichert und ich immer noch nicht so richtig weiß, woran ich bin und hoffe eigentlich auf eure Mithilfe. Mhm. Erzähl mal von der Erkrankung. Ja, und zwar nennt sich das Hydrocephalus. Mhm. Das ist ein Wasserkopf. Ein was? Ein Wasserkopf? Mhm. Und zwar ein interner. Also der äußerlich nicht zu sehen ist. Und ja, bei meiner Tochter haben sie es auch festgestellt. Mhm. Und zwar ein paar Monate später, weil sie eben ähnliche Symptome hatte. Und welche Symptome hattest du? Ja, also starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Druck im Kopf und ja. Und dann hat man relativ schnell diese Krankheit festgestellt. Oder hast du auch eine Odyssee hinter dir von vielen Krankenhäusern, Ärzten und sowas? Na, die hatte ich viele Jahre vorher hinter mir, allerdings wegen anderen Beschwerden, Rückenbeschwerden, Halswirbelsäulenbeschwerden und. Mhm. Und ja, als es mit dem Kopf so schlimm wurde, also diese Kopfschmerzen, habe ich immer so das Gefühl gehabt, da ist was drin, was nicht reingehört. Mhm. Und hatte dann eigentlich schon an einen Tumor gedacht, bin dann zum Arzt, habe spezifisch darauf hingewiesen, habe dann gesagt, also ich merke so richtig meine Gehirnzellen und ja. Also dieses ist jetzt definitiv diagnostiziert, diese Krankheit? Ja, sie ist diagnostiziert worden, laut Röntgenärzte. Mhm. Allerdings ist nach ein paar Monaten bei meiner Tochter das Gleiche festgestellt worden. Mhm. Sie ist ein bisschen über 10. Mhm. Und naja, was bedeutet denn jetzt diese Krankheit? Bleiben wir jetzt erstmal bei dir, oder du kannst das ja auch parallel beobachten bei und für deine Tochter. Wie kann man sie behandeln? Wie greift sie in dein Leben ein? Naja, behandeln eigentlich insofern, wenn eben ein erhöhter Hirndruck da wäre, würde man eine Drainage legen. Mhm. Der erhöhte Hirndruck wurde nicht nachgewiesen bei mir und bei meiner Tochter wurde zwar Hirndruckspitzen festgestellt, also erheblich höher als bei mir, aber es würde eben demzufolge noch nicht ausreichen, da eine Drainage zu legen, weil das wäre nur eine Linderung, das wäre in dem Sinne keine Heilung. Hast du denn jetzt permanent Beschwerden und Kopfschmerzen oder dieses Druckgefühl? Na, ich habe sehr oft Kopfschmerzen, ich habe auch sehr oft Druckgefühl im Kopf, ich habe auch sehr oft Nasenbeschwerden, obwohl da alles eben soweit in Ordnung ist von der Nase her. Abgesehen von diesen Drainagen, was kann man denn dagegen tun? Was haben die Ärzte gesagt? Na, eigentlich nichts weiter. Mhm. Es scheint alles sehr unerforscht zu sein und ich fühle mich eigentlich sehr alleine gelassen auf dieser Sache, zumal jetzt mir in der letzten Klinik, da bin ich dann mit meiner Tochter eingewiesen worden, weil der Arzt es eben sehr interessant fand und gedacht hat, ja, das wäre mal ein sensationeller Fall, weil es eben beide betrifft, das wäre wohl so sehr selten. Mhm. Ist das denn also generell eine seltene Krankheit, weißt du das? Hat man dir das als erklärt, gesagt? Ja, eigentlich ist die Krankheit bekannt. Mhm. Aber dass nun direkt Mutter und Tochter das betrifft, ist eigentlich sehr selten. Du hast eingangs gesagt, du erhoffst dir jetzt durch dieses Gespräch irgendeine Hilfe. Wie kann ich das verstehen? Ja, na, ich bin eigentlich immer mehr oder weniger auf der Suche, vielleicht gibt es doch irgendwelche Menschen, oder auch Kinder, denen es eben ähnlich geht. Also das heißt, wo man diese Erkrankung, sprich den Hydrocephalus, diagnostiziert hat. Also Hydrocephalus heißt das. Hydrocephalus. Cephalus. Diagnostiziert hat und wo man eben auch keine Drainage gelegt hat und wo die Leute eben auch nicht so richtig wissen, wie es weitergeht und vielleicht, dass man sich irgendwo zusammenschließen könnte. Also quasi eine Selbsthilfegruppe gründen könnte oder zumindest mal Erfahrungen austauscht und sich mal berät gegenseitig, wo sind die besten Spezialisten, was hast du gemacht, was habe ich gemacht. Genau, und wie geht man damit um und vor allem, wie geht man, wirkt man auch das Kind ein? Ja. Wie kann man sich vielleicht auch ein bisschen schützen? Mhm. Andrea, ist das eine lebensbedrohliche Krankheit? Haben die Ärzte das in irgendeiner Weise dir mal so ein bisschen skizziert? Oder haben die gesagt, damit können sie auch 100 Jahre alt werden? Ja, also sie haben zu mir gesagt, damit kann man 100 Jahre alt werden. Mhm. Also man kann ja immer 100 Jahre alt werden oder 200 oder 300, ne? Also wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Also so sehe ich das mal. Also, ich würde dann in diesem Fall jetzt auch sagen, es haben sehr viele Leute zugeschaut, zugehört. Und wenn sich jemand da angesprochen gefühlt hat, dann können wir euch ja miteinander verklammern, den Kontakt herstellen. Das wäre schön. Das machen wir. Ich wünsche dir und deiner Tochter alles Gute. Okay. Von Herzen. Alles klar. Tschüss, Andrea. Ich hoffe, dass da sich irgendwie was entwickelt. Vielleicht ja, hoffentlich. Fühlt man sich dann ein bisschen mehr verbunden und sieht das vielleicht dann auch nicht mehr so oder weiß vielleicht ein bisschen mehr Bescheid. Na genau, genau. Andrea, alles Gute. Okay, ciao. Danke. Ciao. Jetzt ist am Telefon Brigitta und Brigitta ist 38 Jahre alt. Hallo. Brigitta, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Was ist dein Thema? Und zwar, ich habe ein völlig anderes Problem. Und zwar, ich arbeite seit ein paar Monaten in einem Restaurant. Mhm. Und unsere Restaurantleiterin gibt mir irgendwie das Gefühl der Unzulänglichkeit. Also ich habe den Eindruck, ich kann die Arbeit ihr nicht recht machen. Mhm. Und ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mich die nächste Zeit verhalten soll. Ich hatte heute früh einen Nervenzusammenbruch. Mhm. Und zwar hat sie mich gestern, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Macht nichts. Sie hat zu mir gesagt, ich müsste meine Arbeit ordentlicher machen. Und zwar war Folgendes passiert. Die großen Chefs waren gestern da. Wer war da? Die großen Chefs? Ja, die großen Chefs, die Bezirksleiter. Mhm. Und ich sollte als Aushilfe, obwohl ich meinen Dienst an der Kasse getan hatte und die Leute bedient habe, sollte ich in die Lobby gehen. Und weil gestern durch diesen Feiertag so viel Betrieb war, ist natürlich Folgendes passiert, dass überall sehr viel Tabletts da rumstanden. Mhm. Und ich musste so viel tun. Und ich hatte wirklich sehr viel Arbeit. Und sie war nicht zufrieden, wie du das gemacht hast? Nein. Was hat sie dir konkret vorgeworfen? Als ich dann Feierabend hatte, hatte sie mich daraufhin angesprochen. Mhm. Ich hätte keine Initiative gezeigt. Mhm. Und also sie sagt im Klartext, du bist zu faul? Mit anderen Worten, ja. Mit anderen Worten, ja. Ne? Ja. Mhm. Und dann daraufhin bist du gestern ganz traurig nach Hause gegangen? Ja, und wahrscheinlich? Ich bin dann auf dem Nachhauseweg noch an anderen Arbeitskolleginnen vorbeigekommen. Mhm. Die sagten zu mir, was machst du denn für ein Gesicht? Du siehst ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Mhm. Daraufhin habe ich gar nichts gesagt. Ich bin dann nur zu meinem Lebensgefährten ins Auto. Mhm. Und er sagte, was ist denn los? Er hat mir das dann auch gleich an der Stimme angemerkt, dass mit mir was nicht stimmt. Und heute Morgen kam es zu dem Nervenzusammenbruch. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich habe mir das wahrscheinlich auch sehr angenommen. Du hast den Eindruck, dass die Chefin dich so richtig nach Strich und Faden fertig macht. Ich bin der Meinung, ich kann in jedes Fettnäpfchen, was steht, trete ich hinein. Mhm. Obwohl ich meine Arbeit sehr gut mache. Brigitta, jetzt muss ich dich fragen, wenn du den Eindruck so hast, dass du deine Arbeit gut machst, man ist ja auch selbstkritisch und du sagst, im Prinzip ist es in Ordnung, was ich mache. Ja. Wie reagierst du denn darauf? Schluckst du alles runter, was ich schluck alles runter. Das ist der Fehler. Ich habe dann gestern meiner Chefin gegenüber gestanden und sie hat mir das argumentiert, wie ich mich verhalten habe und ob irgendwas mit mir los sei. Weil es gab ja eigentlich noch nie Grund zur Klage, wie sie sagte, und es ist ja auch noch nie was Negatives über mich. Ist denn irgendwas mit dir los im Moment, dass du nicht so ganz bei der Sache bist? Eigentlich, ich hab mehrere Probleme, deswegen habe ich auch schon mal bei dir angerufen. Mhm. Da ging's Magst aber, du in Stichworten mal sagen, was dich so bewegt im Moment? Ja, und zwar habe ich einen Lebensgefährten, der hat eine ganz schlimme Lebensmittelallergie. Mhm. Und das macht mir wahrscheinlich sehr zu schaffen. Wie macht sich das denn deutlich, dass er... Eine Lebensmittelallergie, es ist jetzt mittlerweile so weit, dass er fast nichts mehr, also man kann sagen, essen kann. Ein ganz normaler Mensch, der also in sich normal ernährt, das ist bei ihm gar nicht mehr möglich. Also ja. Er kann zum Beispiel nur eine Sorte Fleisch essen oder eine Sorte. Also gibt es da dann halt zu Hause bei dir auch eine sehr große Belastung, was dir auch sehr an die Nerven geht. Ja. Du hast was, sag nur, ich will nur mal so ein bisschen einen Eindruck haben, was denn noch für ein Problem, was dich sehr beschäftigt? Probleme habe ich in der Beziehung nicht. Mhm. Ich meine, ich bin vielleicht ein Mensch, der sich über Probleme, mit Problemen schlecht auseinandersetzen kann. Brigitta. Ich nehme mir alles sehr zu Herzen. Ich glaube, ist das übrigens ein größeres Unternehmen, ein größerer Laden, in dem du arbeitest? Ja, kann man sagen, weil dafür wird auch Reklame gemacht im Fernsehen. Das ist das Restaurant, wo alles eingepackt wird. Oh, da ist es aber, da gibt es ja nur ein paar von, aber dann ist es wahrscheinlich sehr groß. Davon. Brigitta, dann gibt es, wenn das so ein großer Laden ist, gibt es ja auch noch einen Chef über dieser Chefin, ne? Ja. Also ich würde dir sagen, als erstes, schluck's nicht runter. Wenn du den Eindruck hast, du hast das ordentlich gemacht, wehr dich. Ja. Und gib dir mal so richtig Paroli. Ich kann das nicht. Versuch es einfach. Tu es einfach. Du hast den Mut gehabt und hast jetzt hier angerufen. Dann hast du auch den. Ich musste mich ganz einfach mal mit jemandem aussprechen. Mhm. Gibt es denn dann in der Firma vielleicht einen Betriebsrat, mit dem du dich unterhalten könntest? Das weiß ich nicht. Jemand von der Gewerkschaft. So lange bin ich nun auch noch nicht dabei, aber ich habe noch mal ein anderes Beispiel, weil ich das vorhin angeführt habe mit dieser Kollegin, die zu mir sagte, was machst denn du für ein Gesicht? Mhm. Diese Kollegin hat mich nun heute früh angerufen und wollte ganz einfach wissen, was mit mir los ist. Mhm. Sie hat sich nun Sorgen gemacht und da habe ich ihr diesen Fall geschildert und da sagte sie zu mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Du bist doch genauso eine zuverlässige Kollegin wie wir auch. Also Brigitta, nochmal gesagt, versuche all deinen Mut zusammenzureißen und wehre dich. Wenn das nicht klappt, dann versuch mal rauszukriegen, das wird dann so sein bei so einem großen Unternehmen, dass es da auch Arbeitnehmervertreter gibt, dass du dich da mit jemandem mal zusammensetzt. Ja. Und parallel kann man ja mal überlegen, dich an den nächsten Vorgesetzten, also derjenige, der über dieser Frau wieder steht, dass du dich an den mal wendest. Ja. Weil so geht's ja nicht weiter. Du wirst ja da wahrscheinlich ganz kirre, wenn du dich weiter so verhältst. Vor allem das Problem ist, dadurch, dass ich nun morgen wieder auf Arbeit muss, nun habe ich vor diesem morgigen Tag... Hör mal auf, ich schlag dir was vor, damit die Angst vielleicht so ein bisschen in den Griff, damit du die in den Griff kriegst. Wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ja. Und dann kannst du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden. Ja. Sollen wir das so machen? Ja, das wäre nett. Alles Gute, Brigitta. Ja, gut, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Heidi, 31 Jahre alt. Ja, grüßen. Guten Morgen, Domian. Ja, Heidi, dein Thema. Ich möchte mich einmal offiziell bei den Leuten entschuldigen, die ich in der letzten Zeit richtig vor den Kopf geschlagen habe. Die du vor den Kopf geschlagen hast? Ja, also jetzt nicht wörtlich, nur nicht bildlich genommen, sondern wörtlich genommen. Mhm. Was hast du denn gemacht? Mein Vater ist letzten Samstag verstorben. Mhm. Meine Schwester, meine einzige Schwester, die ist also sehr hilfsbereit mir gegenüber. Die hat sogar meinen Vater im Arm gehalten, während er eingeschlafen ist, nach einer langen Krankheit. Und die tut wirklich alles für mich. Ich bin selbst auch spielsüchtig. Mhm. Und habe das auch noch nicht im Griff, trotz einer Therapie. Mhm. Und heute Mittag hat sie mich angerufen, weil wir die Wohnung auflösen müssen. Mhm. Und dann meinte ich zu ihr am Telefon, also in einem ganz schroffen und groben Ton, dass sie sich das Erbe aneignen will und unterschlagen will. Dass sie sich einfach daran bedient, wie es ihr Recht ist. Und wie viel Geld geht es da zum Beispiel? Es geht also um einen Sachwert, sag ich mal, von ca. 20.000 Mark und einen Bargeldbetrag, der übrig bleibt nach der Beerdigung, von ca. 12.000 Mark. Gibt es außer der Schwester noch Familien, ganz enge Familienangehörige? Eine Tante in Ostdeutschland, sonst nur noch Cousinen, die ich aber auch so nicht kenne. Jetzt hast du deiner Schwester diesen Vorwurf gemacht, der nun nicht nett ist. Und es tut dir ja heute jetzt schon wieder leid, dass du es gemacht hast. Es tut mir den ganzen Nachmittag schon leid. Wie hat die denn dann darauf reagiert? Das ist doch das ist ja hart, ne, das zu hören. Gerade auch jetzt in der Trauersituation. Ja, sie hat also mir den Hörer eingeschlagen, war auch dabei am Weinen. Welcher Teufel hat dich denn geritten, dass du das tust, wenn dir das jetzt schon wieder leid tut? Sie hatte mir von dem Geld von meinem Vater 300 Mark gegeben für Beerdigungskleidung, weil ich selber ausreichend Sozialhilfe kriege und dadurch auch nicht sehr viel Geld habe, um mir halt damit zu helfen. Ich habe das Geld verzockt und habe mich irgendwo auch nicht getraut, der das zu sagen. Da hast du gedacht, greifst du sie mal lieber an? Und ja, da hat aber meine Tante in Ostdeutschland sehr viel die Finger im Spiel, sag ich mal. Die können sich nicht riechen, die zwei. Und jetzt kommen ja ganz viele Sachen da zueinander bei dir. Du hast, du bist trotz Therapie, bist du nach wie vor spielsüchtig, sagst du. Wie lange bist du schon spielsüchtig? Seit meinem 18. Lebensjahr oder früher. 18. Lebensjahr, 20 Jahre also. Und du bist in einer professionellen Therapie? Ich war, habe das alles abgebrochen. Ich war also auch in der Klinik deswegen. Lebe auch zurzeit noch Entscheidungen, das kommt auch noch dazu. Und ich weiß nicht, mir bricht einfach alles über den Kopf teilweise zusammen. Und ich sehe dann keinen Weg mehr. Und der Erstbeste, den ich dann erreiche, der kriegt dann alles ab. Ja. Weißt du, ob deine Schwester diese Sendung manchmal sieht oder hört? Nicht hundertprozentig. Ich habe ja zwar gesagt, dass ich die regelmäßig gucke und da ich auch schon mal versuche, da anzurufen. Könnte sein, dass sie vielleicht heute Abend unter unserem Publikum ist. Ja. Möchtest du sie vielleicht auf diesem Wege gezielt und direkt ansprechen? Ja. Dann mach das mal. Manuela, das, was ich heute zu dir gesagt habe, das tut mir so wahnsinnig leid. Und da komme ich auch jetzt noch nicht drüber. Ich habe es dir zwar persönlich heute schon gesagt, aber es arbeitet immer noch wahnsinnig in mir. Und ich hoffe wirklich, dass du es mir nicht so böse nimmst. Und du könntest ja morgen auch noch einen Versuch machen, falls sie das nur heute Abend hier nicht verfolgt hat, dass du sie morgen nochmal anrufst. Ich werde morgen sowieso zu ihr runter müssen nochmal, um den Rest aus der Wohnung halt rauszuholen. Liebe Heidi, da so viel bei dir zusammenkommt und wir das hier im Rahmen unseres Gespräches in der Sendung gar nicht gebacken alles kriegen, möchte ich gerne auch dir noch anbieten, dass du gleich ein paar Worte mit meiner Psychologin noch sprichst. Gerne. Ja? Ich glaube, die Elke ist im Moment gerade beschäftigt, aber sie wird dich in den nächsten 10 Minuten oder so ungefähr anrufen. Das wäre lieb, okay. Also ich hoffe, dass Manuela zugehört hat und dass ihr da zumindest wieder ein bisschen am Grab des Vaters euch versöhnen könnt. Ich hoffe es. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss, Heidi. Tschüss. Ja, jetzt haben wir ein Mensch am Telefon, ich weiß nicht, ein Junge, ein Mädchen, ein junger Mann, eine junge Frau, 17 Jahre und er oder sie heißt Ehren. Hallo. Ja. Ein Mann. Ja. Hi. Ehren, was ist denn dein Thema? Ja, das Folgende ist halt, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Irgendwo. Ja, genau, also ich fange mal mittendrin an, also ich habe ein Problem mit meinem Aussehen. Ja. Warum? Ja, also früher war es halt nicht so, wo ich halt noch, 9, 10 Jahre alt war halt. Aber dann mit der Zeit halt, also ich krieg schon zwar Freundinnen so halt, aber halt nicht so viele und sind halt auch dann nicht diese Mädchen halt, die ich auch richtig will. Du sagst, du hast ein Problem mit deinem Aussehen. Ja. Jetzt beschreib mir mal, sofern das möglich ist, jetzt hier nur übers Telefon, wie du aussiehst. Boah, das soll ich nicht machen. Ja, beschreibe mir, was dir an dir nicht gefällt, was du nicht gut findest. Ja, das ist mein Gesicht eigentlich hauptsächlich. Also was ist denn mit dem Gesicht? In meinem Körper habe ich eigentlich so keine Probleme, also ich bin sportlich gebaut, kräftig gebaut. Wie groß? 1,80. Und was stimmt mit dem Gesicht nicht? Ja, das gefällt mir eigentlich nicht so. Warum nicht? Das weiß ich nicht, also mir gefällt es halt nicht. Ja, du musst es doch sagen. Ist die Nase zu lang, hast du Pickel, hast du ein Hängeauge oder Pickel, fettige Haare oder weiß ich was? Dickeln, große Nase, dicke Lippen, zu dicke Lippen. Ja. Und du meinst, das ist der Grund, weswegen du auch nicht so einen Erfolg bei Mädels hast? Ja, nein, also nicht direkt. Also ich habe auch schon, also ich habe schon mit vielen Menschen darüber geredet. Und ja, also ich weiß schon, dass es auch Mädchen gibt, die auch Charakter, also mehr Wert auf den Charakter legen. Ja, aber diese Mädchen wiederum sind halt nicht die Mädchen, die dir gefallen. Ja, genau. Also die Mädchen, die dir gefallen, die legen nicht so viel Wert auf Charakter, meinst du? Ja. Hm. Das war bis jetzt so zu meiner Erfahrung und das hat sich irgendwie bei mir so angeprägt. Gab es denn schon eine Verliebtheit, eine Liebe? Ja, einmal bis jetzt. Einmal. Ja. Hast du auch schon mal mit einem Mädchen geschlafen? Mit einer Freundin, meinst du jetzt? Ja. Mit einer Freundin noch mit. Hm. Also das war im Rotlichten. Ach so, ich wollte gerade sagen, was für eine Unterscheidung machst du da? Also du hast schon einmal mit einer Frau geschlafen? Ja, mit einer Frau, ja. Mit einer Prostituierten? Ja. Ja? Wie, einmal? Einmal, ja. Wie alt warst du da? Da war ich 15. 15? Wie kam das denn? Ja, das war so, ich war mit Kumpels unterwegs. Halt. Mhm. Die haben mal gesagt, ja, geh mal dahin. Mhm. Und die wussten auch, dass ich eine Jungfrau bin. Mhm. Die haben mal gesagt, ja... Ein Kumpel hat gesagt, ich bezahle dir das, mhm. Damit du endlich keine Jungfrau mehr bist. Mhm. Dann ist immer alles hingegangen und da hat man es halt bezahlt dann. Und der hat dich dazu eingeladen? Ja, genau, sozusagen. Wie war denn das für dich? Ich meine, in 15 Jahren ist das ja nun auch eine ungewöhnliche Situation, dann bei einer Hure zu sein. Ja, schon, aber... Hat dir das gefallen? Ja, schon. Ja? Ja. Hat die sich dir gegenüber nett und gut verhalten? Ja, sicher schon, ja. Mhm. Ja, das war auch etwas ältere. Das war eine erfahrene. Ja, über 40 war die schon. Und die wusste auch, was da los war, dass du eben noch ganz unbescholten warst, ne? Also, da habe ich es nicht gesagt, aber ich glaube schon, dass ich es gemerkt habe. Das wird die wohl schon gemerkt haben, ja, klar. Was hast du für ein Gefühl, als du dann bei der aus dem Zimmer rauskamst? Großartig. Großartig. Der King, ne? Ja, so, die ja. Welt gehört mir. Ja, so. Mhm. Wie lange hat der Aufenthalt gedauert da bei der Frau? 15 Minuten. So. 15 Minuten, mhm. Ja. Das war einmal, aber seitdem halt dann mit deiner Freundin, mit einem, also im normalen Umfeld noch nicht. Ja, jetzt muss ich nochmal drauf zurückkommen auf das Gesicht. Du sagst, du hast dicke Lippen. Ja. Sagst du. Ja. So, dicke Lippen gelten eigentlich als sehr attraktiv eher. Was meinst du, wie viele Frauen auf volle Lippen bei Männern stehen? Ja. Ja, aber wie? Pickel musst du mit leben, hatte ich früher auch. Ist nicht schön, ist Akne, ist wahrscheinlich Pubertätsakne. Ja. Kann man aber auch einiges gegen machen, gehen wir zum Hautarzt. Ja, war ich schon, ich nehme zurzeit auch Tabletten ein und auch bestimmte Salben und so. Ja. Also das ist schon auf dem Weg zum Besseren, auf jeden Fall. Die lange Nase ist nun mal da, da kann man nichts dran ändern, aber lange Nasen können auch sehr erotisch wirken. Immer dicke Nase, also. Nein. Ja. Wie sehen die Zähne aus? Zähne, ja, ich müsste mal putzen schon. Siehst du, das liegt also an dir, da kann man einiges machen. Kauf dir mal eine elektrische Zahnbürste, dann werden die auch richtig sauber. Wie sehen die Haare aus? Die Haare sind eigentlich immer gepflegt. Die sind gepflegt und kurz oder lang? Ich lasse gerade wachsen. Ja, aber die sind gepflegt? Ja, gepflegt sind sie. Und die Augenfarbe? Braun. Braun. Richtig braun? Ja, schon. Ja, ist doch klasse, Leon. Also ich glaube, du sollst dir da nicht so viel einreden. Wie gesagt, mit den Pickeln ist eine unerquickliche Sache. Habe ich auch sehr drunter gelitten, so als ich so alt war wie du. Mhm. Aber wenn du ein bisschen näher an die Mädels rangehst und dich auch mal ein bisschen was wagst, ich glaube, dass du da schon auch Erfolg haben wirst, nach einer gewissen Zeit. Mhm. Aber bei mir ist das Problem, das hat sich bei mir jetzt halt schon seit 2 Jahren schon halt richtig eingeprägt im Gehirn. Dann wird es höchste Zeit, dass du aus deinem eigenen Teufelskreis rauskommst und rausgehst. Ja. Dass die Chance, du bist ja nur erst 17, ja. Die Chance hast du jetzt noch. Aber da musst du selbst auch ein bisschen was für tun. Ich könnte mir fast vorstellen, dass du dich auch völlig verkriechst zu Hause. Ja, genau. Ja, und gar nicht viel unternimmst mit Freunden und nicht in Diskos gehst und sowas. Stimmt das? Doch, mit Freunden bin ich eigentlich schon oft zusammen. Mhm. Aber mit denen halt, ich weiß nicht, wenn ich dann... Die suchen auch immer den Kontakt zu Mädchen, halt, meine Kumpels. Und dann, wenn ein Mädchen kommt, versuche ich halt immer irgendwie auszuweichen. Ja, das ist genau das. Ich suche irgendwie gar nicht den Kontakt mit Mädchen. Das ist der Fehler. Das ist der Fehler. Demnächst weichst du nicht mehr aus, Ehren. Mhm. Versprichst du mir das? Das verspreche ich dir so. Ja. Nicht ausweichen. Und wenn du auch ein paar Mal ein paar Misserfolgserlebnisse hast und wenn das nicht so fluppt, haben wir alle gehabt. Ist ganz normal. Irgendwann wird es schon passieren und es wird dann auch gut sein. Mhm. Ja? Und ich könnte fast schwören, dass du ganz okay aussiehst, so wie du dich jetzt beschrieben hast. Mhm. Ha? Also, ein bisschen ran jetzt, ein bisschen Gas geben. Okay? Alles Gute. Danke. Toll, toll, toll. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, 1.35 Uhr und 8 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. 1.36 Uhr und 10 Sekunden. Hier ist 1 Live, Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen. Und hier ist Domian. Und wenn ihr mit Domian reden wollt, wenn ihr mit mir reden wollt, das ist die Telefonnummer 0180-5678-111. Und wenn ihr mir faxen wollt, 0180-5678-110. Übrigens, diese Nummer, ich sage es ja immer wieder in den letzten Wochen, mit unserer neuen Telefonnummer könnt ihr uns aus dem Ausland auch erreichen, ohne Mehrkosten. Und das Gespräch mit mir hier in der Sendung ist für euch ohnehin völlig kostenfrei, kostenlos. 0180-5678-111. Es geht weiter mit Petra. Und Petra ist 28. Ja, hallo. Guten Morgen, Petra. Hallo, Domian. Was ist denn dein Thema? Ja, Thema ist gut. Ja, ich habe einen türkischen Freund und verliere so sämtliche soziale Kontakte, die ich habe und die ich auch brauche. Deshalb? Ja, genau deshalb. Warum? Ja, meine beste Freundin zum Beispiel, die war auch oft mit Türken zusammen, ist enttäuscht worden und ich denke, daher denkt sie auch so. Sie sagt dann solche Sachen wie, scheiß Türke, der heiratet sich ja doch nur wegen den Papieren, der liebt sich doch gar nicht. Mhm. Nach 3 Jahren, wenn er seine Aufenthaltsgenehmigung hat, dann bist du weg. Mhm. Alle reden eigentlich nur davon, aber kein Mensch sieht, dass ich wirklich glücklich mit diesem Mann bin. Mhm. Und es tut weh. Ja. Was erwiderst du diesen Leuten denn dann, auch deiner Freundin, wenn die sowas sagt? Ja, bis jetzt habe ich immer gesagt, dass es mir weh tut und dass sie doch bitte aufhören mögen damit. Mhm. Und, aber sonderbar ist ja schon, dass alle so reden. Also wenn sie nun mal so eine schlechte Erfahrung da gemacht hat, kann man es ja irgendwie vielleicht noch verstehen, obwohl es natürlich auch idiotisch ist. Aber alle reden so? Alle, ja. Aus meinem ganzen Umfeld, ja. Mhm. Also bis jetzt habe ich mich da immer wieder gegengestellt und gegen gewehrt, aber ich bin im Moment an einem Punkt angekommen, wo ich echt verzweifle, ne? Wo du fast dir vorstellen könntest, dass die durch diese Verhaltensweise euch auseinandertreiben? Ja, genau das schaffen sie, also nee, das schaffen sie nicht. Das werden sie nicht schaffen. Ich bin wirklich am Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr weiß, ne? Also es gibt, ich frage jetzt nochmal, wenn mich das so erstaunt, es gibt nicht einen einzigen, der zu dir hält, aus deinem alten Bekanntenkreis. Es gibt meinen Bruder, der sich gut mit ihm versteht, aber er sagt dann natürlich auch, pass auf, das ist ein türkischer Mann, nicht, dass du dann hinterher auch mit auf die Schnauze fällst, ne? Also das ist natürlich schon ziemlich dusselig, ne? Also nur zu sagen, das ist ein türkischer Mann und damit fällt man auf die Schnauze. Wobei die Menschen das auch alle mitgekriegt haben, dass ich mit einem Deutschen verheiratet war und mit dem auch auf die Schnauze gefallen bin. Eben, ganz genau. Also Petra, ich kann dich wirklich nur mit all meiner Überzeugungskraft ermutigen, diesen ganzen Mist an dir abprallen zu lassen und zu deinem türkischen Freund zu stehen. Wie ist denn eure Liebe? Wie seid ihr zusammen? Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind 4 Monate jetzt zusammen. 4 Monate. Mhm. Aber 4 Monate jeden Tag sowas zu hören, ist verdammt anstrengend. Mhm. Und für dich ist es wirklich eine ganz große Liebe und für ihn auch? Ich kann nur von mir reden jetzt. Na gut, man kriegt das ja von dem anderen ja auch mit. Ja, denke schon. Also ich bekomme auch genauso viel Liebe zurück von ihm. Mhm. Plant ihr denn, ich meine, 4 Monate ist ja noch keine Zeit, ist ja noch ein bisschen frisch. Gibt es sowas wie Heirat? Ja. Das ist geplant schon. Ja, aber ich kenne seine Papiere und weiß, er muss es nicht. Mhm. Na, also es steht ja hinten in dem türkischen Pass auch drin, dass die Aufenthaltsgenehmigung da ist und dass er es echt nicht braucht. Ne? Mhm. Also das ist ja schon mal das schlagende Argument, ne? Das schlagende Gegenargument gegen deine ganzen Bekannten da. Ja, und das Einzige, was ich jetzt machen könnte, mit dem Pass überall rumzulaufen, aber das ist mir zu blöd. Das wäre mir allerdings auch zu blöd, ja. Dann hast du schlichtweg die falschen Freunde immer um dich herum. Das ist wirklich ganz klar Rassismus, was ich da höre. Es ist furchtbar für mich, aber Domian, es ist auch so, dass ich meine Freunde brauche. Mhm. Wie ist denn so, dein Freund hat doch sicher auch einen Bekanntenkreis, einen türkischen Bekanntenkreis, oder? Nee, das ist das Lustige, sag ich mal, daran. Er versteht sich besser mit Deutschen als mit Türken. Ja, gut, dann hat demnach mehr deutsche Freunde. Die habe ich kennengelernt, vor allen Dingen einen davon, die sind unheimlich sympathisch, ne? Ja gut, dann kannst du ja vielleicht dann auch mit auf den Freundeskreis zurückgreifen. Mhm. Also, nochmal gesagt, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und das würde mich völlig abtören, wenn mir da jemand da so reinquatschen würde. Mhm. Und vor allen Dingen, das ist so mies, das ist halt so diskriminierend auch. Das Problem dabei ist, entschuldige bitte, das Problem ist dabei, dass ich, dadurch, dass ich auch viele schlechte Erfahrungen jetzt gemacht habe, vor allem mit meiner ersten Ehe, dass ich langsam anfange, Angst zu bekommen, dass das irgendwie wirkt, obwohl ich das nicht wollte. Es wirkt. Und ich habe Angst. Und ich denke mir jetzt, ja, was ist, wenn das wirklich so ist? Und was ist, wenn die alle recht hatten? Also, mehr als von außen. Jetzt, ich bin ja ein völlig fremder Mensch für dich. Kann ich dir nicht sagen, als dich wirklich ermutigen, steh zu deiner Liebe und steh zu deinem Mann, zu deinem türkischen Freund. Was ich schon denke, ist, ihr seid erst vier Monate zusammen mit der Ehe. Das kann doch ein bisschen warten. Wir haben ja auch nicht gesagt, dass wir jetzt sofort. Na, es geht jetzt nur darum, dass wir auf jeden Fall irgendwann heiraten wollen. Ihr könnt euch ja noch ein Jahr Zeit lassen. Ja. Ne? Das ist ja kein. Und lass dich nicht mürbe machen. Und wenn die Leute weiterhin so reden, dann such dir neue Freunde. Ist nicht so einfach, weiß ich. Oder konzentriere dich mehr auf die Freunde von deinem Freund. Mhm. Liebe Petra, Mensch, das sind ja üble Geschichten. Üble Dinge. Ja. Vor allen Dingen, sag mir mal ein paar Sprüche, die ich vielleicht so zur Gegenwehr benutzen könnte. Also ich glaube, dass ein sehr heftiger Auftritt wohl mal ratsam wäre, dass du dir das einfach verbittest, sowas, dass das einfach nicht angemessen ist und dass du nicht möchtest, dass man so über deinen Freund spricht und dass das kein Thema mehr ist. Und wenn sie das nicht akzeptieren, dann sollen sie sich fortscheren. Ich würde schon so hart auftreten. Ja, aber dann werde ich es vielleicht durch mein Verhalten dann vielleicht verlieren. Dann ist es halt so. Mhm. Petra, alles Gute. Okay, danke Tschüss. Dir. Tschüss. Jetzt ist Jens dran und Jens ist 29. Hallo, hallo? Ja. Ja, super. Du hast aber deinen Fernseher oder das Radio nicht ganz leise gestaltet. Ja, in einem Lichtlos machen wir Schränkchen. Ja, fein, jetzt. Da ist auch noch Melli bei dir, ne? Genau. Siehst du, was ich alles weiß? Hi. Habt ihr so ein Twin-Telefon oder? Nee. Nur, ja. Nur so. Was ist das Thema? Ja, wir wollten ja einfach mal erzählen, wie wir heute unseren Abend verbracht haben. Gerne. Ja, erzähl. Das fing so an, dass wir halt Kekse gebacken hatten zusammen. Kekse, ja? Ja. Ja, ja natürlich. Dann haben wir schöne Musik aufgelegt. Ja. Und dann haben wir uns ins Bett gelegt. Ja. Und Kekse gegessen. Ja. Dann haben wir da eine Sendung angemacht. Ja, und haben uns dann auch schön massiert. Aha. Und ja, haben dann vor dem Fernseher Liebe gemacht. Ihr habt miteinander geschlafen, während ich spreche? Ja. Das ist ja wohl ein Ding. Das ich bin ja schon die ganze Zeit irgendwie so irritiert, wenn ich in die Kamera gucke. Irgendwas stimmt da vorne nicht, habe ich die ganze Zeit gedacht. Ja, also wir haben im Fernseher auch genau vor uns. Wir sehen jetzt dein breites Grinsen. Also, ich höre schon, die Kekse wirken. Melli lacht sehr laut. Ja. Ihr liegt jetzt noch im Bett im Moment. Ja, wir liegen noch im Bett. Völlig entkleidet. Völlig entkleidet. Warte, wir machen jetzt mal kurz die Decke hoch. Und? Ja. Gesehen? Alles gesehen. Seid ihr denn schon fertig, ihr beiden? Wie bitte? Seid ihr denn schon fertig? Wir sind schon fertig. Ja. Ja. Körperlich richtig fertig. Das war anstrengend. Ich glaube, es war... aber schön. Ja, ich glaube, ihr habt auch die Kekse auch gut gebacken, ne? Die haben wir sehr, sehr gut gebacken. Ja. Ich glaub, backst du auch gerne? Ich glaube, nicht so sehr, nee. Melli hat's auch gut geschmeckt, ne? Ja, Melli hat auch ein bisschen mehr Kekse gegessen. Ich weiß schon. Aber es war angenehm. Also, ehe die Arme sich jetzt gar nicht mehr einkriegt, lieber Jens, könnte es dann noch ein bisschen weitergehen jetzt, nach unserem Gespräch? Ja, natürlich. Ja, also und, ich wollte noch sagen, was du machst, das finde ich echt total super. Danke. Weil ich gucke das ja, oder wir gucken das ja auch öfters. Ja. Und das sind auch immer gute Themen und du hast auch immer gut was zu sagen. Das finden wir beide richtig gut. Das finde ich wiederum jetzt ganz toll und ganz gut. Ja, super. Ich bin in Gedanken jetzt gleich bei euch. Ja? Ne? Noch eine ganze Weile. Und grüß alle, die wir nicht kennen. Mach ich. Und dann habt einen schönen Abend. Ja, und schönen Gruß an Melli. Ja, tschüss. Tschüss. Ach, die Melli. Frank, 30. Hi. Hallo. Ja. Also es geht darum jetzt so... Ich war jetzt 5 Jahre mit meiner Freundin so zusammen. Mhm. Und jetzt ist auf einmal Feierabend, weil ich, sagen wir mal, von mir aus, also sie hat Schluss gemacht, aber von mir aus kam es. Weil ich ziemlich gewaltsam in unserer Freundschaft war. Ne? Mhm. Das heißt gewaltsam. Was hast du gemacht? Ich habe ja, also ich sag mal, vom Beruf her bin ich ja Maler und so. Ne? Und fast ziemlich fest zu. Und manchmal geht bei mir natürlich irgendwie auch mal ein Licht aus oder so. Was heißt das? Hast du sie geschlagen oder wie? Ja, so und ja klar, geschlagen ja auch nicht in dem Sinne oder so, aber ich habe brutal zugefasst, ne? Wann? In welchen Situationen hast du brutal zugefasst? Sagen wir mal. Im Streit? Fast in den letzten 3 Jahren, fast bei jeder Kleinigkeit. Bald, ne? Und was bedeutet das, wenn du fest zupackst? Hast du der Arm den Arm verstaucht oder gebrochen oder weiß ich was? Nee, sie hatte überall blaue Flecke und sowas. Ne? Mhm. Und ihr tat der Rücken weh oder so, wenn ich mal geschüttelt hatte oder so. Ne? Also immer, wenn es ein bisschen brenzlig wurde und Spannung in der Luft war, hast du sie kräftig angefasst. Ja, genau. Ne? Mhm. Und dann ging natürlich vieles kaputt oder so. Ne? Ich sag mal, ich wollte es ja auch irgendwo nicht. Jetzt. Warst du früher auch schon so drauf? Nee, also ja klar, früher, ich sag mal, ich war kein Waisenkind so in dem Sinne. Ne? Also, warum hat sich das denn dann in der letzten Zeit extremer entwickelt? Ja, weil ich nicht mal mit ihr reden konnte. So. Mhm. Also ich sag mal, ich konnte nicht mal so reden, wie ich es wollte. So, ne? Also ich kam nicht mehr aus mir heraus. Ne? Jetzt ist die Sache beendet. Ja, jetzt ist also vorbei, ne? Und seit 2 Wochen jetzt, ne? Mhm. Und ja gut, ich mache mir natürlich Vorwürfe, weil ich so brutal ja teilweise war, ne? Ich war echt das letzte Schwein so. Also sie hat dann irgendwann gesagt, mir reicht's, ich will nicht mehr. Ja, sie hatte ja Angst gehabt, nur noch Angst vor mir. So. Ja, aber Frank, kannst du das nicht verstehen, wenn diese Frau so seine Tortur hinter sich hat? Und sie dir vielleicht immer wieder Chancen gegeben hat und dann irgendwann zu dir sagt, ich habe Angst vor dir. Das ist doch ein ganz schlimmes Urteil, wenn jemand das sagt über einen. Nee, und das, ich verstehe mich ja selber so in diesem Sinn ja nicht auch nicht. Ne? Ich war ja sonst nie so. Ja, gewesen. Aber du warst es ja nun mal bei ihr. Hat das mit Alkohol auch irgendwas zu tun? Nein, nicht der Alkohol ganz, ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt für die Mutter was getan habe, dann war ich gut und wenn ich da was nicht wollte oder so, dann war ich wieder beschissen dran. Ne? Mhm. Ist denn die Sache jetzt noch nach deiner Einschätzung wirklich vom Tisch oder siehst du irgendwie noch eine Chance, nochmal vielleicht wiederum eine Chance zu bekommen von der Frau? Ja, ich sag mal, ich versuche alles. Oder hat so, sie die ne? Türen denn ganz zugemacht? Na, nee, ich würde mir nicht sagen ganz zu oder so, ne? Also so ein kleiner Spalt ist noch offen, ne? Tut dir das denn aufrichtig leid, was du da gemacht hast? Na klar, also wenn ich das Rad der Zeit zurückdrehen würde oder könnte, würde ich es sofort machen. Ja, ist mir klar. Könntest du ihr denn so richtig versprechen, das kommt nie wieder vor? Na klar, das würde ich sofort machen. Also hast du so viel Herr deiner selbst bist du schon? Ja klar, jetzt, ne? Hast du ihr das schon versprochen? Hast du ihr das so gesagt? Ja, ich konnte ja bis jetzt noch nicht mal wieder mit ihr reden. Warum so, nicht? Ne? Weil die Mutter schirmt sie ab, wenn ich die Mutter anrufe oder so, die war jetzt letztens eine ganze Woche verschwunden. Mach mir Sorgen, erzähl jeden Leuten, mir tut's leid und so. Und dann haben sie mich total verarscht. Die wussten alle, wo sie war, außer ich natürlich, ne? Frank, das ist natürlich für mich sehr schwer zu beurteilen, was da in eurer Beziehung abgegangen ist und wie sehr diese Frau gelitten hat. Sehr schwierig. Insofern steht mir da gar kein großes Urteil zu. Ich könnte mir nur vorstellen, jetzt aufgrund dessen, wie du mir das erzählt hast, dass die Frau sehr verschreckt ist und dass sie sehr verletzt ist, seelisch. Und dass die einzige Chance, die du vielleicht hast, lass die erstmal in Ruhe. Belager die auch nicht mit Telefonen und sowas, sondern schreib dir einen Brief. Schreib das alles rein, wie sehr dir das leid tut und dass du gerne nochmal einen Neuanfang wagen würdest. Und du ihr völlig versprichst, dass nie wieder sowas vorkommt. Und dann lass die Frau erstmal selbst entscheiden und reagieren. Nimm dich aber jetzt erstmal zurück. Das finde ich, glaube ich, das Allerwichtigste an der Sache. Versuch das mal so, Frank. Mach ich. Alles Gute. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Jasmin, 16 Jahre alt. Oh. Hi. Hi. Jasmin, was ist los? Ja, also ich habe da ein paar ganz riesige Probleme. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt vor kurzem von der Schule geflogen bin. Warum? Ja, weil ich nehme schon seit ziemlich langer Zeit Drogen. Welche denn? Ja, also es hat angefangen mit Alkohol und Haschisch. Und dann härtere Sachen, also Ecstasy, LSD, naja, und dann alles quer durch den Garten. Und dann Koks und Heroin auch? Also Heroin noch nicht, aber Koks ja. Und also ich war aber auch einmal schon kurz davor, mir Heroin zu spritzen, aber das habe ich dann noch nicht gemacht. Ja, und also es gibt da auch ziemlich viele Probleme dadurch, also auch Ärger mit meinen Eltern. Und lebst du denn zu Hause noch? Ja. Und also die haben das dann ja auch dadurch mitgekriegt, dass, also wir haben das auch in der Schule gemacht, weil ich hatte echt immer das Gefühl, dass ich die Schule ohne das gar nicht mehr schaffe. Ja, und also das habe ich mit ein paar Freunden zusammen gemacht und dann ja, wurden wir dabei einmal erwischt. Und dann ja, haben wir damit nicht aufgehört und dann sind wir von der Schule geflogen. Und jetzt hängst du so richtig rum und durch? Ja, also ich bin dann auch ziemlich oft am Hauptbahnhof und so. Und also ich sollte, also eine Freundin von mir, die wollte mich auch schon mal zur Therapie bringen, Claudia. Aber also wir waren dann einmal bei so einem Beratungsgespräch und das hat mir gelangt, da bin ich nie wieder dann hingegangen. Und ja. Jasmin, du lebst, ich frage das nochmal, im Moment auch bei deinen Eltern, ne? Ja. Und was sagen deine Eltern denn dazu? Ja, die probieren, also die sind natürlich in solchen Sachen auch ziemlich konservativ und die probieren dann auch immer, also mir das einfach zu verbieten und ich kriege jetzt auch schon gar kein Taschengeld mehr, damit ich mir das nicht kaufen kann. Bist du Einzelkind? Nein. Ja, und du bist dann, lass mich noch fragen, du bist von der Schule geflogen, hast du einen Hauptschulabschluss wenigstens? Nee. Hast du auch nicht. Jetzt, was ist denn so dein Wunsch? Was sollte denn jetzt passieren, wenn es so sich alles entwickeln könnte, wie du es möchtest? Ja, also mein Wunsch wäre halt irgendwie, dass ich halt, also dadurch, dass ich halt von der Schule geflogen bin, ist mir das erst richtig klar geworden. Also jetzt merke ich irgendwie, ich gehe jetzt schon seit 3 Monaten nicht mehr zur Schule, jetzt merke ich irgendwie, dass ich ja, also dann höchstwahrscheinlich gar keine Perspektive mehr habe. Und ich weiß nicht, also ich habe mir jetzt so in den letzten Tagen mal so ein paar Gedanken darüber gemacht und dann denke ich ab und zu nochmal, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn ich aufhören würde, aber ich kann es einfach nicht. Und also im Moment nimmst du weiterhin Drogen, je nachdem, was da ist und was du bekommen kannst. Ja, ja. Ja, und also es gibt halt dann noch ein zusätzliches Problem, das ist nämlich, also das, mein Freund nimmt auch Drogen und der spritzt sich auch welche. Und ja, dadurch bin ich da auch eigentlich so reingekommen. Und du bist nah davor, dir auch zu spritzen. Ich hab's gerade ja schon gehört. Ja. Pass mal auf, Jasmin. Wenn du dein Leben vollkommen ruinieren willst und wenn du dein Leben in die Gosse schmeißen willst, dann mach weiter so. Und wenn du was aus deinem Leben machen möchtest, du hast ja bestimmt auch einen Berufstraum, vielleicht möchtest du mal eine Familie haben oder was auch immer, vielleicht möchtest du reisen, alle haben ja irgendwelche Träume, dann unternimm was. Und das Erste, was du unternehmen musst, ist, dass du sofort alle Hände von den Drogen weglässt. Und wenn du das nicht alleine schaffst, du hast eine schlechte Erfahrung gemacht bei einer Beratungsstelle. Kann passieren. Das sind auch nur Menschen und da sitzen unter Umständen auch manchmal Deppen. Klar. Aber es gibt auch die meisten sind sehr vernünftige Leute. Wenn du es allein nicht schaffst, geh zu einer Drogenberatungsstelle. Ja, aber ich habe irgendwie Angst, da hinzugehen. Aber Jasmin, warum denn Angst? Das ist deren Job, das machen die den ganzen Tag. Den ganzen Tag beraten die Leute, die Drogenprobleme haben. Du kannst jetzt das Ruder vielleicht noch rumreißen. Du bist jetzt noch 16 und du hast noch kein Heroin genommen. Es geht wahrscheinlich alles jetzt noch einfacher, als wenn du jetzt noch ein Jahr wartest und noch mehr in den Dreck runter dich selbst bringst. Das ist eine ganz heikle, ganz gefährliche Lebenssituation, in der du dich jetzt befindest. Das ist ja aber auch ein bisschen selbstklar, glaube ich, ne? So habe ich das rausgehört. Ja. Und du bist die Einzige, die was dann ändern kann. Nur du. Du bist Frau deiner selbst und du kannst was in die Wege leiten. Niemand anders kann dir wirklich richtig helfen. Du musst wollen und dann können dir andere Leute auch helfen. Du machst alles kaputt. Alles. Alles. Ist es das wert? Für irgendeinen blöden Rausch? Du landest irgendwann am Strich, weißt du, so weit wird's kommen. Du fickst mit irgendwelchen blöden Leuten rum, um einfach nur ein paar Mark zu kriegen und dir einen Schuss zu setzen. Ist das ein Leben? Na, danke. Jasmin. Ja. Ich habe eine super nette Frau hier im Hintergrund, das ist Elke. Das ist meine Psychologin. Und ich möchte, dass du jetzt mit Elke redest. Ich kann nicht mehr. Doch, das kannst du. Elke ist super nett und die kann dir auch noch ein paar Adressen geben, wohin du dich wenden kannst. Und die kann dir ein paar ganz praktische Tipps geben, auch völlig anonym. Sollen wir es so machen? Ich weiß nicht. Also ich bin auch heute irgendwie ziemlich fertig und... Jasmin, 3 Minuten. 3 Minuten mit Elke noch. Na gut. Ja? Dann leg mal auf, und aber wirklich auflegen und nicht daneben legen. Nur auflegen den Hörer und Elke wird sofort dich anrufen. Okay. Ja? Okay. Also, toi toi toi. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich noch den Daniel und Daniel ist 18. Ja, hallo Domian. Hi. Erstmal Glückwunsch zu deiner Sendung. Wirklich danke. Toll. Dankeschön. Ja, also ich habe eine ziemlich peinliche Geschichte zu erzählen. Mhm. Und zwar hatte ich vor einigen Wochen Beschwerden mit meinem Harnleiter. Ich hatte also Schmerzen beim Wasserlassen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ich gehe mal zum Urologen und lasse mich da mal durchchecken. Gute Überlegung, ja. Ja, mhm. Und ja, es war doch keine gute Überlegung. Ich bin also in so eine Gemeinschaftspraxis gegangen, mhm. wo ich also nicht wusste, was mich erwartet. Mhm. Und naja, dann saß ich da im Behandlungszimmer mhm. und dann kam kein Urologe rein, sondern eine Urologin. Und zwar eine ziemlich scharfe Frau. Mhm. Oh, ich ahne Schlimmes, ja, erzähl. Ja, es kam so, wie es kommen musste. Man muss sich natürlich ausziehen. Mhm. Das war schon ziemlich peinlich. Mhm. War sie alleine oder gab es auch noch eine Arzthelferin dabei? Nein, es war ein relativ kleines Behandlungszimmer. Wir waren alleine. Ja. Dann hast du dich ausgezogen? Ja, ich muss mhm. mich natürlich ausziehen, ja. Und ja, es kam dann zum Beispiel unter anderem der EKG, mhm. der berühmte, also der Eierkontrollgriff. Mhm. Und ja, und ja, als diese Behandlung dann war, als sie wieder inzwischen Bein war, ja, dann habe ich dann einen hochgekriegt. In dieser Richtung habe ich jetzt auch meine Vermutung gehabt. Also du lagst dann vor der schönen Urologin mit... ja, hochrotem Kopf natürlich. Ich habe dann so das Nötigste über mich ergehen lassen und... Ja. Was hast du gesagt? Das ist doch eine peinliche Situation. Hat sie irgendwas... Hast du erst... Ja, sie hat... so einen Kommentar abgelassen, so ziemlich geschmunzelt, naja, die Reflexe funktionieren ja noch. Mhm. Ja, das war aber noch nicht alles. Mhm. Es kommt noch viel besser. Ja. Und zwar habe ich einen älteren Bruder. Ja. Und der wohnt nicht mehr bei uns zu Hause. Mhm. Und so etwa 3 Wochen, nachdem die Geschichte passiert war, brachte er eine neue Freundin mit nach Hause. Mhm. Etwas älter als er, Anfang mhm. 30. Mhm. Ja, und als ich dann gerade runterkam zum Kaffee trinken, lächelt mich dann die Urologin an. Nein. Ja. Dein Bruder ist jetzt mit der Urologin zusammen, die... ja, der hat die wohl irgendwo auf einer Fete, ich weiß es nicht, kennengelernt. Ich wäre natürlich am liebsten sofort im Boden versunken. Und, aber das ist doch wunderbar. Jetzt hast du eine Urologin im Familienkreis. Das ist doch so wunderbar, wie praktisch. Ja, und das Dumme ist ja... die sind jetzt ziemlich fest zusammen und sie ist andauernd bei uns. Ja. So gut wie jedes Wochenende. Ja. Ja, und also sieht so aus, als wollte sie auch was von mir. Ja, das glaube ich wohl weniger jetzt. Ich weiß es nicht, aber diese Schamgeschichte, vergiss mal. Was meinst du, wie oft die schon einen irrigierten Penis gesehen hat, wenn die Urologin ist? Ich muss die Sendung jetzt beenden. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Ist eine schräge Geschichte, die du erzählt hast. Ich will auch keine Tschüss. Talk mit meinem Bruder. Ja, tschüss, Daniel. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Team diese Woche. Gerald Baas, Wolfram Spielkowski, Nina Hellenkämper, Leo Scholten, Tom Bildhauer, Katrin Heckmann, Mathilde Kohl, Axel Rottländer, Achim Kretschmer, Peter Ossianowski, Elke Büchter. Unsere Themen nächste Woche, Dienstag, Mittwoch, Ich weiß zu viel. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Schwabbelbauch und Hängebusen. Schönes Wochenende. Bye, bye.